Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Die Toten 3. Der Morgen war noch dunkel. Ein stumpfes gelbes Licht brütete über den Häusern und dem Fluss. Und der Himmel schien herabzusinken. Der Boden war matschig. Und auf den Dächern, auf der Kaimauer und den Unterhofgittern lag nur Streifen und batzenweise Schnee. Die Lampen brannten noch rot in der dunkel verhangenen Luft, und jenseits des Flusses hob sich der Palast der Four Courts, drohend von dem schweren Himmel ab. Sie ging vor ihm her mit Mr. Bartle Darcy. Ihre Schuhe in einem braunen Paket unter einen Arm geklemmt, und ihre Hände rafften ihren Rock vor dem Matsch hoch. Die Anmut ihrer Haltung war dahin. Doch Gabriels Augen glänzten noch immer vor Glück. Das Blut jagte hämmernd durch seine Adern, und ein Aufruhr von Gedanken ging ihm durch den Kopf. Stolz, freudig, zärtlich, beherzt. Sie ging vor ihm her, so leicht und so aufrecht, dass es ihn verlangte, ihr lautlos nachzulaufen, sie an den Schultern zu fassen und ihr etwas Törichtes und Liebevolles ins Ohr zu sagen. Sie schien ihm so zerbrechlich, dass es ihn verlangte, sie gegen irgendetwas zu verteidigen und dann mit ihr allein zu sein. Augenblicke ihres geheimen gemeinsamen Lebens barsten wie Sterne in seiner Erinnerung. Ein heliotropfarbener Briefumschlag lag neben seiner Frühstückstasse, und er streichelte ihn mit der Hand. Vögel zwitscherten im Efeu, und das sonnige Gewebe des Fenstervorhangs schimmerte auf dem Boden. Er konnte nichts essen vor Glück. Sie standen auf dem vollen Bahnsteig, und er steckte ihr ein Billett in das warme Innere ihres Handschuhs. Er stand mit ihr in der Kälte, und sie schauten durch ein vergittertes Fenster einem Mann zu, der in einem dröhnenden Ofen Flaschen blies. Es war sehr kalt. Ihr Gesicht, duftend in der kalten Luft, war dem seinen ganz nah. Und plötzlich rief sie dem Mann am Ofen zu: »Ist das Feuer heiß, Sir?« Doch der Mann konnte sie bei dem Lärm des Ofens nicht hören. Es machte nichts. Vielleicht hätte er eine grobe Antwort gegeben. Eine Woge noch zärtlicherer Freude entsprang seinem Herzen und schoss in warmer Flut durch seine Arterien. Wie das zärtliche Licht von Sternen leuchteten Augenblicke ihres gemeinsamen Lebens, von denen niemand wusste, noch jemals wissen würde, in seiner Erinnerung auf und illuminierten sie. Es verlangte ihn, ihr diese Augenblicke ins Gedächtnis zu rufen, sie die Jahre ihres stumpfen gemeinsamen Lebens vergessen zu machen und sie sich nur an ihre Augenblicke der Ekstase erinnern zu lassen. Denn die Jahre, fühlte er, hatten seine und ihre Seele nicht ausgelöscht. Ihre Kinder, seine Schriftstellerei, ihre Haushaltssorgen hatten das zärtliche Feuer ihrer Seelen nicht ganz ausgelöscht. In einem Brief, den er ihr damals geschrieben hatte, hieß es: »Wie kommt es, dass Worte wie diese mir so stumpf und kalt erscheinen? Liegt es daran, dass es kein Wort gibt, welches zärtlich genug wäre, dein Name zu sein?« Wie ferne Musik wurden ihm diese Worte, die er Jahre zuvor niedergeschrieben hatte, aus der Vergangenheit zugetragen. Es verlangte ihn, mit ihr allein zu sein. Wenn die anderen gegangen wären, wenn er und sie in ihrem Zimmer im Hotel wären, dann würden sie miteinander allein sein. Er würde ihr leise zurufen: »Greta?« Vielleicht würde sie nicht sogleich hören. Sie würde beim Ausziehen sein. Dann würde etwas in seiner Stimme ihre Aufmerksamkeit erregen. Sie würde sich umwenden und ihn ansehen. An der Ecke Wine Tavern Street trafen sie auf eine Droschke. Er war froh über ihr Geratter, denn es ersparte ihm die Unterhaltung. Sie blickte aus dem Fenster und schien müde. Die anderen sprachen nur wenige Worte und zeigten bald auf ein Gebäude, bald auf eine Straße. Das Pferd galoppierte träge unter dem dunkel verhangenen Morgenhimmel dahin, zog seinen alten ratternden Kasten hinter seinen Hufen her. Und wieder war Gabriel in einer Droschke mit ihr, die dem Fährschiff, die ihren Flitterwochen entgegengaloppierte. Als die Droschke über die O'Connell Bridge fuhr, sagte Miss O'Callaghan: »Es heißt, man kann nicht über die O'Connell Bridge fahren, ohne ein weißes Pferd zu sehen.« »Diesmal sehe ich einen weißen Mann«, sagte Gabriel. »Wo?«, fragte Mr. Bartle Darcy. Gabriel zeigte auf das Denkmal, auf dem Schneebatzen lagen. Dann nickte er ihm familiär zu und winkte mit der Hand. »Gute Nacht, Dan«, sagte er fröhlich. Als die Droschke vor dem Hotel hielt, sprang Gabriel hinaus und bezahlte den Kutscher. Mr. Bartle Darcys Einspruch zum Trotz. Er gab dem Mann einen Schilling über den Fahrpreis. Der Mann grüßte und sagte: »Ein glückliches neues Jahr, Sir.« »Ihnen auch«, sagte Gabriel herzlich. Sie lehnte sich einen Augenblick auf seinen Arm, als sie aus der Droschke stieg, und während sie am Bordstein stand und den anderen gute Nacht wünschte. Sie lehnte sich ganz leicht auf seinen Arm, so leicht wie einige Stunden zuvor, als sie mit ihm getanzt hatte. Er hatte sich da stolz und glücklich gefühlt. Glücklich, dass sie ihm gehörte, stolz auf ihre Anmut und ihr frauliches Wesen. Doch jetzt, nachdem so viele Erinnerungen in ihm von Neuem entzündet waren, durchfuhr ihn bei der ersten Berührung ihres Körpers wie Musik und sonderbar und duftend ein stechender Schmerz der Begier. Im Schutze ihres Schweigens drückte er ihren Arm fest an sich. Und als sie an der Hoteltür standen, hatte er das Gefühl, dass sie ihrem Leben und ihren Pflichten entkommen waren, entkommen ihrem Heim und ihren Freunden, dass sie mit wilden und widerstrahlenden Herzen zu einem neuen Abenteuer davongelaufen waren. Ein alter Mann döste auf einem großen Nachtwächterstuhl in der Halle. Er zündete in der Loge eine Kerze an und ging ihnen voran zur Treppe. Sie folgten ihm schweigend, und die mit dicken Teppichen belegten Treppen dämpften ihre Tritte. Sie stieg hinter dem Portier die Treppe hinauf, den Kopf vom Steigen gebeugt, die zerbrechlichen Schultern wie unter einer Last gekrümmt, den Rock eng gerafft. Er hätte die Arme um ihre Hüften schlingen und sie festhalten mögen, denn seine Arme zitterten vor Verlangen, sie zu packen. Und nur indem er seine Nägel in die Handflächen krallte, hielt er den wilden Impuls seines Körpers in Schach. Der Portier blieb auf der Treppe stehen, um seine tropfende Kerze zu richten. Auch sie blieben auf den Stufen unter ihm stehen. In der Stille konnte Gabriel das geschmolzene Wachs auf den Teller fallen und das eigene Herz gegen die Rippen hämmern hören. Der Portier führte sie einen Korridor entlang und öffnete eine Tür. Dann stellte er seine wackelige Kerze auf einen Toilettentisch und fragte, um welche Zeit sie morgens geweckt werden wollten. »8«, sagte Gabriel. Der Portier zeigte auf den elektrischen Lichtschalter und begann eine Entschuldigung zu stammeln, doch Gabriel unterbrach ihn. »Wir brauchen kein Licht, von der Straße kommt Licht genug für uns. Und übrigens«, fügte er hinzu und zeigte auf die Kerze, »dieses hübsche Ding da könnten Sie auch wieder mitnehmen. Seien Sie so gut.« Der Portier nahm seine Kerze wieder, aber langsam, denn der ungewohnte Einfall erstaunte ihn. Dann murmelte er gute Nacht und ging hinaus. Gabriel verriegelte die Tür. Ein langer Streif geisterhaften Lichts von der Straßenlaterne zog sich von einem Fenster zur Tür. Gabriel warf Mantel und Hut auf eine Couch und ging quer durchs Zimmer zum Fenster hinüber. Er schaute auf die Straße hinab, um seine Erregung etwas abklingen zu lassen. Dann drehte er sich um und lehnte sich mit dem Rücken zum Licht an eine Kommode. Sie hatte Hut und Cape abgelegt, stand vor einem großen Drehspiegel und hakte ihr Mieder auf. Gabriel verhielt sich eine Weile still, während er ihr zusah, und sagte dann: »Greta.« Sie wandte sich langsam vom Spiegel fort und kam den Lichtstreif entlang auf ihn zu. Ihr Gesicht sah so ernst und abgespannt aus, dass Gabriel die Worte nicht über die Lippen kamen. »Nein, Es war noch nicht der Augenblick. Du sahst müde aus, sagte er. Ich bin es auch ein wenig, antwortete sie. Du fühlst dich doch nicht krank oder schwach? Nein, müde, sonst nichts. Sie ging weiter zum Fenster, blieb dort stehen und sah hinaus. Gabriel wartete wieder. Und dann, da er fürchtete, dass Verzagtheit ihn überkommen würde, sagte er unvermittelt, »Übrigens, Greta!« »Was ist?« »Du kennst doch diesen armen Mellins«, sagte er rasch. »Ja, was ist mit ihm?« »Tja, der Arme. Er ist doch ein anständiger Kerl«, fuhr Gabriel mit verstellter Stimme fort. »Er hat mir den Sovereign zurückgegeben, den ich ihm geliehen hatte. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet. Schade, dass er diesem Brown nicht von der Seite gewichen ist, denn im Grund seines Herzens ist er gar kein übler Kerl.« Er zitterte jetzt vor Ärger. Warum wirkte sie so geistesabwesend? Er wusste nicht, wie er beginnen sollte. War auch sie wegen irgendetwas verärgert? Wenn sie sich nur zu ihm hinwenden oder von sich aus zu ihm herüberkommen würde. Sie zu nehmen, wie sie war, wäre brutal. Nein. Erst musste er etwas Feuer in ihren Augen sehen. Es verlangte ihn, Herr ihrer sonderbaren Stimmung zu sein. »Wann hast du ihm das Pfund geliehen?«, fragte sie nach einer Weile. Gabriel bemühte sich nicht, in brutale Worte über den albernen Mellins und sein Pfund auszubrechen. Es verlangte ihn, sie aus seiner Seele anzurufen, ihren Körper gegen seinen zu pressen, sie zu überwältigen. Doch er sagte, »Ach, Weihnachten, als er diesen kleinen Weihnachtskartenladen in der Henry Street aufgemacht hat.« Er befand sich in einem solchen Fieber der Wut und Begierde, dass er nicht hörte, wie sie vom Fenster herbeikam. Sie stand einen kurzen Augenblick vor ihm und sah ihn sonderbar an. Dann reckte sie sich plötzlich auf Zehenspitzen, legte ihre Hände leicht auf seine Schultern und küsste ihn. »Du bist ein sehr großmütiger Mensch, Gabriel«, sagte sie. Gabriel zitterte vor Freude über ihren plötzlichen Kuss und über die Absonderlichkeit ihres Satzes, legte ihr seine Hände aufs Haar und begann es zurückzustreichen, fast ohne es mit den Fingern zu berühren. Das Waschen hatte es fein und glänzend gemacht. Sein Herz floss über vor Glück. Genau als er es sich wünschte, war sie von sich aus zu ihm gekommen. Vielleicht waren ihre Gedanken mit den seinen gleichgelaufen. Vielleicht hatte sie das ungestüme Begehren gespürt, das in ihm war, und nun war sie in der Stimmung nachzugeben. Jetzt, da sie ihm so leicht zugefallen war, fragte er sich, warum er so verzagt gewesen war. Er stand da und hielt ihren Kopf zwischen seinen Händen. Dann legte er rasch einen Arm um ihren Leib und sagte, während er sie an sich heranzog, sacht, »Greta, Liebes, woran denkst du?« Sie antwortete nicht, noch gab sie seinem Arm völlig nach. Er sagte noch einmal sacht, »Sag mir, woran, Greta? Ich glaube, ich weiß, was los ist. Weiß ich es?« Sie antwortete nicht gleich. Dann brach sie in Tränen aus und sagte, »Ach, ich denke an dieses Lied, die Dirn von Ochrim.« Sie riss sich von ihm los, lief zum Bett, warf ihre Arme über die Bettkante und verbarg ihr Gesicht. Gabriel blieb vor Erstaunen einen Augenblick reglos stehen und folgte ihr dann. Als er am Drehspiegel vorbeikam, erblickte er sich selber in ganzer Größe. Seine breite, wohlgefüllte Hemdbrust, das Gesicht, dessen Ausdruck ihn immer verwirrte, wenn er ihn in einem Spiegel sah, und seine schimmernde, goldgefasste Brille. Er blieb einige Schritte vor ihr stehen und sagte, »Was ist mit dem Lied? Warum bringt es dich zum Weinen?« Sie hob den Kopf aus ihren Armen und trocknete wie ein Kind mit dem Handrücken die Augen. Ein freundlicherer Ton, als er beabsichtigt hatte, kam in seine Stimme. »Warum, Greta?« fragte er. »Ich denke an jemanden von früher, der dieses Lied oft gesungen hat.« »Und wer war dieser jemand von früher?« fragte Gabriel lächelnd. »Es war jemand, mit dem ich in Galway bekannt war, als ich bei meiner Großmutter wohnte«, sagte sie. Das Lächeln wich aus Gabriels Gesicht. Von Neuem sammelte sich dumpfer Zorn verstohlen in ihm und die dumpfen Feuer seiner Begier begannen zornig in seinen Adern zu glühen. »Jemand, in den du verliebt warst?« fragte er ironisch. »Es war ein Junge, mit dem ich bekannt war«, antwortete sie. »Er hieß Michael Fury. Er hat dieses Lied oft gesungen, die Dirn von Ochrim. Er war sehr zart.« Gabriel schwieg. Er wollte nicht, dass sie meine, er interessiere sich für diesen zarten Jungen. »Ich sehe ihn so deutlich vor mir«, sagte sie nach einer kurzen Weile. »Was hat er für Augen? Große, dunkle Augen. Und was für ein Ausdruck war in ihnen? Ein Ausdruck. Also dann warst du in ihn verliebt?« fragte Gabriel. »Ich bin oft mit ihm spazieren gegangen«, sagte sie, »als ich in Galway wohnte.« Ein Gedanke schoss Gabriel durch den Kopf. »Vielleicht wolltest du darum mit diesem Mädchen mit Miss Ivers nach Galway fahren«, sagte er kalt. Sie sah ihn an und fragte überrascht, »Wozu?« Unter ihren Blicken fühlte sich Gabriel verlegen werden. Er zuckte die Achseln und sagte, »Was weiß ich, vielleicht um ihn zu sehen?« Sie blickte schweigend von ihm fort, den Lichtstreif entlang zum Fenster. »Er ist tot«, sagte sie schließlich. »Er starb, als er erst 17 war. Ist es nicht furchtbar, so jung zu sterben?« »Was war er?« fragte Gabriel, immer noch ironisch. »Er hat im Gaswerk gearbeitet«, sagte sie. Gabriel fühlte sich gedemütigt durch den Misserfolg seiner Ironie. Und durch die Beschwörung dieser Gestalt von den Toten eines Jungen im Gaswerk. Während er voll gewesen war von Erinnerungen an ihr geheimes gemeinsames Leben, voll von Zärtlichkeit und Freude und Begehren, hatte sie ihn in Gedanken mit einem anderen verglichen. Scham über sich selber überfiel ihn. Er sah sich als eine lächerliche Gestalt, die seinen Tanten wie ein Laufbursche zur Hand ging. Einen nervösen, wohlmeinenden, sentimentalen, der vulgärem Volk Reden hielt und seine eigenen tollpatschigen Begierden idealisierte. Den jämmerlichen, einfältigen Kerl, den er im Spiegel einen Moment lang erblickt hatte. Instinktiv drehte er den Rücken mehr zum Licht, damit sie nicht die Scham sähe, die auf seiner Stirn brannte. Er versuchte, den kalten Verhörston beizubehalten. Doch seine Stimme, als er sprach, war bescheiden und gleichmütig. »Du warst wohl in diesen Michael Fury verliebt, Greta«, sagte er. »Ich habe mir damals viel aus ihm gemacht«, sagte sie. Ihre Stimme war verschleiert und traurig. Gabriel, der jetzt merkte, wie vergeblich jeder Versuch wäre, sie dorthin zu führen, wohin er sie hatte führen wollen, streichelte eine ihrer Hände und sagte gleichfalls traurig, »Und woran ist er so jung gestorben, Greta?« »Schwindsucht, ja.« »Ich glaube, er ist meinetwegen gestorben«, antwortete sie. Ein unbestimmter Schrecken überkam Gabriel bei dieser Antwort. Als träte in dieser Stunde, da er zu triumphieren gehofft hatte, ein ungreifbares und rachsüchtiges Wesen gegen ihn auf und sammelte in seiner unbestimmten Welt Kräfte gegen ihn. Doch er machte sich mit einer Anstrengung der Vernunft frei davon, schüttelte es ab und streichelte weiter ihre Hand. Er stellte ihr keine Frage mehr, denn er spürte, dass sie ihm von sich aus erzählen würde. Ihre Hand war warm und feucht. Sie reagierte nicht auf seine Berührung, aber er streichelte sie weiter. Genau wie er an jenem Frühlingsmorgen ihren ersten Brief an ihn gestreichelt hatte. »Es war im Winter«, sagte sie, »etwa am Anfang des Winters, in dem ich von meiner Großmutter wegging und hierher ins Kloster kam. Und zu der Zeit war er krank in seinem Mietszimmer in Galway und durfte nicht hinaus, und seine Angehörigen in Uchterard wurden benachrichtigt. Es ginge mit ihm zu Ende, sagten sie, oder so ähnlich. Ich habe es nie genau gewusst. Sie hielt für einen Augenblick inne und seufzte. Der arme Kerl, sagte sie. Er mochte mich sehr gern und er war so ein sanfter Junge. Wir gingen oft zusammen spazieren, weißt du? Gabriel, wie man das auf dem Land so macht. Er hätte Gesang studiert, wenn er gesund gewesen wäre. Er hatte eine sehr gute Stimme, der arme Michael Fury. Ja, und dann? Fragte Gabriel. Und dann, als es für mich Zeit wurde, aus Galway wegzugehen und hierher ins Kloster zu kommen, ging es ihm viel schlechter. Und man ließ mich nicht zu ihm. Und so schrieb ich ihm, dass ich nach Dublin fahre und im Sommer zurück wäre und hoffte, es würde ihm dann besser gehen. Sie hielt einen Augenblick inne, um ihre Stimme wieder in die Gewalt zu bekommen und fuhr dann fort. Dann, am Abend vor meiner Abreise, war ich im Haus meiner Großmutter in Nuns Island beim Packen. Und da hörte ich, wie Steinchen gegen das Fenster geworfen wurden. Das Fenster war so nass, dass ich nichts sehen konnte. Darum rannte ich so, wie ich war, nach unten und schlüpfte durch die Hintertür in den Garten hinaus. Und da stand der arme Kerl hinten im Garten und zitterte vor Kälte. »Und hast du ihn denn nicht nach Hause geschickt?« fragte Gabriel. Ich flehte ihn an, sofort nach Hause zu gehen und sagte ihm, er würde sich im Regen den Tod holen. Aber er sagte, er wolle gar nicht leben. Ich sehe seine Augen ganz, ganz deutlich vor mir. Er stand am Ende der Mauer, wo ein Baum war. »Und ist er nach Hause gegangen?« fragte Gabriel. »Ja.« Er ist nach Hause gegangen. Und als ich gerade eine Woche im Kloster war, starb er und wurde in Uchterard begraben, wo seine Familie herkam. Ach, der Tag, an dem ich das hörte, dass er tot war. Sie brach ab, da Weinen ihr die Kehle zuschnürte. Und überwältigt von Gefühlen warf sie sich mit dem Gesicht nach unten auf das Bett und schluchzte in die Bettdecke hinein. Gabriel hielt ihre Hand unentschlossen noch einen Augenblick länger. Und dann, da er sich scheute, in ihren Schmerz einzudringen, ließ er sie sanft fallen und ging leise zum Fenster. Sie schlief fest. Gabriel, auf den Ellbogen gestützt, schaute für eine kurze Weile ohne Groll auf ihr wirres Haar und ihren halboffenen Mund und lauschte ihren tiefen Atemzügen. Diese Romanze also hatte es in ihrem Leben gegeben. Ein Mann war um ihretwillen gestorben. Es verursachte ihm jetzt kaum noch Schmerz, daran zu denken, eine wie armselige Rolle er, ihr Mann, in ihrem Leben gespielt hatte. Er betrachtete sie im Schlaf, als hätten er und sie niemals als Mann und Frau zusammengelebt. Seine wissbegierigen Augen ruhten lange auf ihrem Gesicht und auf ihrem Haar. Und als er sich vorstellte, wie sie damals gewesen sein musste, in jener Zeit ihrer ersten mädchenhaften Schönheit, zog ein sonderbares, freundliches Mitleid mit ihr in seine Seele ein. Er gestand nicht einmal sich selbst gerne ein, dass ihr Gesicht nicht mehr schön war. Doch er wusste, dass dies nicht mehr das Gesicht war, für das Michael Fury dem Tode getrotzt hatte. Vielleicht hatte sie ihm nicht die ganze Geschichte erzählt. Seine Augen wanderten zu dem Stuhl, über den sie einige ihrer Kleider geworfen hatte. Vom Unterrock baumelte ein Band auf den Boden. Ein Stiefel stand aufrecht, sein schlaffes Oberteil war umgefallen. Sein Kamerad lag auf der Seite. Er wunderte sich über den Aufruhr seiner Gefühle eine Stunde zuvor. Wovon war er ausgegangen? Vom Abendessen bei seinen Tanten? Von seiner eigenen törichten Rede, von dem Wein und dem Tanz, der Ausgelassenheit, mit der man sich im Flur Gute Nacht gesagt hatte, dem Vergnügen des Spaziergangs den Fluss entlang im Schnee. Die arme Tante Julia. Auch sie wäre bald ein Schatten, mit dem Schatten Patrick Morgans und seines Pferds. Er hatte für einen Augenblick den eingefallenen Ausdruck ihres Gesichtes bemerkt, als sie bräutlich geschmückt gesungen hatte. Bald vielleicht würde er im nämlichen Salon sitzen, in Schwarz gekleidet, den Zylinder auf den Knien. Die Rouleaus wären herabgezogen und Tante Kate würde neben ihm sitzen, würde weinen und die Nase schneuzen und ihm erzählen, wie Julia gestorben war. Er würde im Geist nach ein paar Worten suchen, die sie trösten könnten, und würde nur lahme und nutzlose finden. Ja, ja, sehr bald schon käme es so. Die Luft im Zimmer ließ ihn an den Schultern frösteln. Er streckte sich vorsichtig unter die Betttücher und legte sich neben seine Frau. Einer nach dem anderen wurden sie alle zu Schatten. Es war besser, kühn in jene andere Welt hinüberzugehen, in der ganzen Glorie einer Leidenschaft, als kläglich vor Alter zu schwinden und zu verwelken. Er dachte daran, wie sie, die neben ihm lag, so viele Jahre lang das Bild der Augen ihres Liebhabers in ihrem Herzen verschlossen hatte, als er ihr gesagt hatte, dass er nicht mehr leben wolle. Großmütige Tränen füllten Gabriels Augen. Er hatte keiner Frau gegenüber je Ähnliches empfunden, aber er wusste, dass solch ein Gefühl Liebe sein musste. Die Tränen strömten ihm dichter in die Augen, und in der teilweisen Dunkelheit glaubte er, die Gestalt eines jungen Mannes unter einem triefenden Baum zu sehen. Andere Umrisse waren nahe. Seine Seele hatte sich jener Region genähert, wo die unermesslichen Heerscharen der Toten ihre Wohnung haben. Er war sich ihrer unsteten und flackernden Existenz bewusst, aber er konnte sie nicht fassen. Seine eigene Identität entschwand in eine graue, ungreifbare Welt. Die kompakte Welt selbst, die sich diese Toten einstmals erbaut und in der sie gelebt hatten, löste sich auf und verging. Es pochte ein paar Mal leise an die Scheibe und er wandte sich zum Fenster um. Es hatte wieder zu schneien begonnen. Er beobachtete schläfrig die Flocken, silbern und dunkel, die schräg zum Lampenlicht fielen. Die Zeit war für ihn gekommen, seine Reise gen Westen anzutreten. Ja, die Zeitungen hatten recht. Schneefall in ganz Irland. Schnee fiel überall auf die dunkle Zentralebene, auf die baumlosen Hügel, fiel sacht auf den Borg of Elm. Und weiter gen Westen fiel er sacht in die dunklen, aufrührerischen Wellen des Shannon. Er fiel auch überall auf den einsamen Friedhof, oben auf dem Hügel, wo Michael Fury begraben lag. Er lag in dichten Wehen auf den krummen Kreuzen und Grabsteinen, auf den Speeren des kleinen Tors, auf den welken Dornen. Langsam schwand seine Seele, während er den Schnee still durch das All fallen hörte. Und still fiel er der Herabkunft ihrer letzten Stunde gleich auf alle Lebenden und Toten. Dubliner von James Joyce aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Die Toten, 3. Mit Bibiana Beglau und Thomas Thieme. Ton und Technik, Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Bayerischer Rundfunk, 2012. Redaktion, Katharina Agathos, Herbert Kapfer.